Lektion 9, Übung 2b. Und? Wie gefällt Ihnen die Hose? Passt sie Ihnen? Sie passt mir gut. Aber ich finde, die Farbe steht mir nicht. Grün steht mir nicht. Gibt es die Hose auch in Braun oder Blau? Was kostet die Hose? 49,90 €. Das ist ein Sonderangebot. Zu dem Preis habe ich sie nur noch in Dunkelgrün. Du, Habib, der Preis ist interessant und die Qualität ist gut. Aber die Farbe steht mir nicht. Dunkelgrün, das ist etwas für alte Herren. Nein, die Hose gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, was du willst. Mir gefällt sie gut. Das ist eine sehr gute Qualität. Klassisch, elegant.